1. Der König sandt Boten aus, am Aufhörenden Männer Judas und Jerusalems zu versammeln. 2. Anschließend begab sich der König zum Tempel Jahwehs, begleitet von allen Männern Judas, den Bewohnern Jerusalems, den Priestern, Propheten und dem gesamten Volk, wo ihnen alle des im Tempel gefundenen Bundesgesetzesbuchs vorgelesen wurden. 3. Der König stellte sich in die Saal und verpflichtet sich vor Jahweh, im von ganzem Herzen und ganzer Seele zu folgen und sein Gebot, Zeugnis und Satzungen zu halten, am die im Buch geschriebenen Wort des Bundesgesetzes zu erfüllen, das gesamte Volk trat diesem Bund bei. 4. Daraufhin befahl der König dem Hohepriester Hilkia, dem zweithöchsten Priester und den Schwellenhüten, Alpha Ball, Askara und das gesamte Himmelschir angefertigten Gegenstand aus dem Tempel Jahwehs zu entfernen, sie außerhalb Jerusalems im Kaidrontel zu verbrennen und ihr Osher nach Bethel zu bringen. 5. O entfernte auch die Götzenpriester, die von früheren Königen Judas eingesetzt wurden waren und auf den Hohen in den Stadten Judas sowie in der Umgebung Jerusalems Raucher Opfer darbrachten, ebenso Jean, die Ball, der Sun, dem Mond, den Sternbilden und dem gesamten Himmelschir opferten. 6. Die Askara ließ er aus dem Tempel Jahwehs entfernen, ins Kaidrontel außerhalb Jerusalems bringen, dort verbrennen, zu Staub zermahlen und diesen Staub auf die Graber der Einfaken Loot streuen. 7. Ferner riss er die Wohnstatten der Kultprostituierten ab, die sich im Tempel Jahwehs befanden, wo Frauen zelte für die Askara web 10. 8. Alice Alpriester aus den Stadten Judas kommen und Veren reinigte die Opferhohen, auf denen sie von Jeber bis Beersheba gerochet hatten, zudem zerstört er die Hohen der Boxgestalten am Eingang des Tors des Stadthopmans Jodwa, das sich links vom Stadte befand. 9. Die Priester der Hohen dürften jedoch nicht am Alter Jahwehs in Jerusalem dienen, sondern erhielten ihren Anteil und Speisen unter ihren Brüdern. 10. A veren reinigte auch das Tophet im Tal Benhinnom, M. zu verhindern, das Jemen seinen Sohn oder sein Tochter dem Moloch Dirches Führer führt. 11. Des Weiteren entfernte er die Förder, die Koniger Judas der Sun zu Aaron am Eingang des Tempels Jahwehs bei der Kammer des Kameras Nethanmelech aufgestellt hatten und verbrannte die Sonnenwagen. 12. Die Altair auf dem Dach des Obergemarks des Ahas, die Koniger Judas errichtet hatten, soe die Altair, die Manus in den beiden Vorhofen des Tempels Jahwehs gebaut hat, riss der König ab, zerschlug sie und warf ihren Schatt ins Kaidrontel. 13. Auch veren reinigte der König die Hohen Ostlich von Jerusalem, Sudlich des Olbergs, die Salomo, der König Israels, für a start, den Abschulichen Götzen der Sidonier, für Chemosh, den Abschulichen Götzen der Moabiter, und für Milcom, den Abschulichen Götzen der Ammoniter, errichtet hat. 14. Zerschlug die Gedenkstein, heb die Asheren M und Fulte deren Staten mit Menschen knocken. 15. Zudem zerstört Josia den Altar in Bethel und die Ho, die Jerubim, der Sohn Nebats, der Israel zur Sunde werfet hat, errichtet hat, verbrannte die Askara und zermahnte sie zu Staub. 16. Als Josia sich unwanten die Graber am Berg erblickt, ließ die Gebein aus den Graben holen, verbrannte sie auf dem Altar und veren reinigte in Sommet, y es das wort Jahwehs Dirch den Gottsmann verkündet hat. 17. Er fragte, was ist das für ein Grabmal, das ich sehe? Die Stadtbewohner antworteten ihm, das ist das Grab des Gottsmanns, der aus Judicum und dies Dinge, die du am Alter von Bethel gettenest, verkündigte. 18. Daraufhin befahl er, lasst ihn in Ruhe. Niemand soll sein Gebein storen. So blieben sein Gebein unversehrt, zusammen mit den Gebeinen des Propheten aus Samaria. 19. Josia besietigte auch al Hohen Heiligtümer in den Stadten Samarias, die Koniger Israels errichtet hatten, M. Jahwehs zu erzenen und werfer mit ihnen genauso y in Bethel. 20. Erschlagtiet al Dortigen. Hohen Priester auf den Altaren und verbrannte Menschen knocken auf ihnen, bever er nach Jerusalem zurückkehrt. 21. Der König befahl dem gesamten Volk, feiert Jahweh, Urim Gott, ein Passafist, Y es in diesem Bundesgesetzesbuch vorgeschrieben ist. 22. ein solches passafist war weder in der Zeit der Richter, die Israel regierten, noch war in der gesamten Zeit der Könige Israels und Judas gefeiert worden. 23. Erst im 18. Regierungsjahr König Josias wurde Diocese passafist Jahwe in Jerusalem gefeiert. 24. Josia besiegte auch die Totenbeschwore, Zeichendeiter, Teraphim und Gotzen soe al abschulichen Praktiken, die im Land Juda und in Jerusalem zu finden waren, die Wert des Gesetzes zu erfüllen, die in dem Buch standen, das der Priester Hilkia im Tempel Jahwes gefunden hat. 25. Warum gab es keinen König, der sich so von ganzem Herzen, ganzer Seele und aller Kraft, genau nach dem Gesetz Moses, Jahwe zu gewandt hat, auch nach im Entstand keiner seinesgleichen. 26. Denik ließ Jahwe nicht von seinem heftigen Zorn ab, mit dem über Juda ersend war, wegen all der Provokationen, mit denen Manus in gereist hat. 27. Jahwe sprach, doch Juda word ichaus meine Gegenwart entfernen, so why ich Israel entfernt habe, und ich word die Stadt, die ich erwalt hat, namlich Jerusalem und den Tempel, von dem ich versprochen hat. Das mein Name dort sein soll, verwerfen. 28. Die übrigen Taten Josias und als, was er vollbracht, sind im Buch der Geschichte der Könige von Juda aufgezeichnet. 29. In seiner Zeit zog Pharao Necho, der König von Ägypten, gegen den König von Assyrien und den Euphrat. König Josia zog ihm entgegen, doch Necho totit in bei Megiddo, so Balderin saw. 30. Sein Diener brachten in Tot von Megiddo nach Jerusalem und Begruben in seinem Grab. Die Bevölkerung des Lands nahm daraufhin Josias Sohn Jehoahaz, saubte in und machte in Anstel seines Vaters zum König. 31. Jehoahaz war 23 Jahre alt, als er König word, und regiert drei Monate in Jerusalem, sein Mutter Hias Hamutal, ein Tochter Jeremias Aus Libna. 32. A tat, was Jahwe misfeel, genor y sein vata. 33. Pharao Necho setzte in Ribler im Land Hamath Gefangen, so dass er nicht lange König in Jerusalem bleiben konnte und legte dem Land ein Abgabe von 100 Talenten Silber und 10 Talenten Gold auf. 34. Pharao Necho machte Josias Sohn Eljakim anstel seines Vaters Josia zum König und andet dessen Namen in Jojakim. Jehoahaz aber nahm mit sich nach Ägypten, wo dieser starb. 35. Jojakim liefert dem Pharao das Silber und Gold, in dem das Land einschatzen ließ, das vom Pharao gefordert Geld aufzubringen, trieb das Silber und Gold von der Bevölkerung des Lands ein, entsprechend der Schatzung jedes Einzelnen, es Pharao Necho zu übergeben. 36. Jojakim war 25 Jahre alt, als er König word, und regiert 11 Jahre in Jerusalem, sein Mutter Hias Sebuda, ein Tochter Pedajas Aus Rumor. 37. A tat, was Jahwe misfeel, genor y sein vata.